Hi, hi, hi, wonderful friends. Hallo, hallo, meine wundervollen Freunde. Thank you for listening to our devotionals. Danke, dass ihr euch unsere Andachten anhört. So that we can keep sending them out to people. So können wir sie weiterhin veröffentlichen. And we do this with great joy. Und das macht uns große Freude. Verse 8. Vers 8. He's informed us of the many wonderful ways love is being demonstrated through your lives by the empowerment of the Holy Spirit. Er hat uns davon berichtet, auf wie viele wunderbare Weise die Liebe durch euer Leben aufgrund der Befähigung des Heiligen Geistes zum Ausdruck gebracht wird. Do you remember the beginning of the letter Paul was telling that he's so thankful because they show faith and love? Erinnerst du dich, wie Paulus am Anfang des Briefes schrieb, dass er so dankbar ist, weil sie Glaube und Liebe ausdrücken? This verse is very powerful. Dieser Vers ist sehr kraftvoll. Because Paul said that Epaphras has informed him. Denn Paulus sagt, dass Epaphras ihn informierte. Of the many wonderful ways that they demonstrated love. Auf wie viel wunderbare Weise sie Liebe ausdrückten. Listen, guys. Hört zu, Freunde. I'm going to tell you a little secret about me. Maybe it's not even a secret. Ich sage euch mehr oder weniger ein Geheimnis über mich. I don't like people to tell me that they love me. Ich mag nicht, wenn Leute mir sagen, dass sie mich lieben. You know, I don't like it. Ich mag es nicht. And I tell you why. Maybe you think that's strange, but that's okay. Ich sage dir warum und vielleicht hältst du das für seltsam, aber das ist okay. Because if people tell me that they love me, but they don't show it in many wonderful ways, their words are empty. Wenn Menschen mir sagen, dass sie mich lieben, es aber nicht auf viele wunderbare Weise zeigen, dann sind ihre Worte leer. And if people show me that they love me, there's no need to tell me that they love me. Und wenn Menschen mir zeigen, dass sie mich lieben, dann brauchen sie es mir nicht extra zu sagen. You know, now I don't have a problem people tell me that they love me if they live it and show it in many wonderful ways. Ich habe kein Problem, wenn andere mir sagen, dass sie mich lieben, wenn sie es leben und auf herrliche Weise zeigen. But unfortunately, the word I love you has become such a cheap phrase. Aber leider wurde ich liebe dich zu einem so billigen Satz. Ah, I love you. Oh, I love you too. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Well, do we show it? Aber drücken wir das auch aus? So we ourselves have to always remind ourselves. Wir müssen uns also immer daran erinnern. All day long we have to find for wonderful ways in which we can express love. Den ganzen Tag Wege zu finden, wie wir Liebe wunderbar ausdrücken können. And when we do that, it's okay to tell the people that we love them. Und wenn wir das machen, ist es okay, anderen zu sagen, dass wir sie lieben. You know, yesterday I expressed love in an extraordinary way to a non-Christian. Gestern drückte ich einem Nichtchristen auf außergewöhnliche Weise Liebe aus. And this person contacted another person that is very close to me, that works for us. Diese Person kontaktierte jemanden, der mir nahe steht und für uns arbeitet. And this person that I showed love was in shock. These are the words he used. He said, she is in shock. Die Person, der ich Liebe demonstrierte, war schockiert und sagte, because why did Rainer do that? Ich bin schockiert. And I said to him, denn warum hat Rainer das gemacht? Just send him the Bible verse from 1 John, and I actually sent him the Bible verse. Ich schickte ihm einfach den Bibelvers aus 1. Johannes. You know, yeah, it's in 1 John, I believe it was 1 John 3 verse 18 that I sent him. Ich glaube, es war 1. Johannes 3, 18. And it literally, it says, my beloved, do not love with words only, but love with deeds, with actions. Dort steht wortwörtlich, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. So I'm all day long looking for different ways to express love. Ich halte also den ganzen Tag nach verschiedenen Möglichkeiten Ausschau, Liebe zu zeigen. This is why so many funerals for me are just so terrible. Deshalb sind viele Beerdigungen für mich so furchtbar. You know, people who didn't even love the person who died, now they talk nice things about them. Leute, die die Verstorbenen nicht mal mochten, reden jetzt nett über sie. 41 years of ministry serving Jesus, I've never done a funeral, even though I've planted a whole bunch of churches. In 41 Jahren Dienst habe ich nie eine Beerdigung durchgeführt, obwohl ich etliche Gemeinden gegründet habe. And I plan never to do one. Und ich habe auch nicht vor, eine zu machen. But think about it. Denk darüber nach. So here's my question for you. Hier ist meine Frage an dich. Are you looking for wonderful ways to express love on a daily basis? Hältst du nach wunderbaren Möglichkeiten Ausschau, um täglich Liebe zu demonstrieren? At the end of every day, ask yourself the question, have I expressed love in wonderful ways today? Frage dich am Ende jedes Tages, habe ich heute Liebe auf wundervolle Weise gezeigt? And then he says, it's being demonstrated through your lives by the empowerment of the Holy Spirit. Er sagt, Liebe wurde auf vielerlei Weise durch euer Leben aufgrund der Befähigung des Heiligen Geistes ausgedrückt. See, the Holy Spirit has put God's love inside of your heart. It's all there. Der Heilige Geist hat die Liebe Gottes in dein Herz hineingelegt. Sie ist da. The fruit of the Spirit is love. It's already inside of you and growing. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Sie ist in dir und wächst schon in dir. So now, if we would do a simple thing, every single one of you is listening to me. Wenn du und jeder andere Zuhörer etwas Einfaches machen würdest, one single simple change in your life. Einfach eine Veränderung in deinem Leben. That every day after you wake up, dass du jeden Tag nach dem Aufwachen, part of your morning routine is this. Als Teil deiner Morgenroutine sagst, Lord, I pray that you help me by the empowerment of the Holy Spirit. Herr, ich bete, dass du mir durch die Kraft deines Heiligen Geistes hilfst, to find wonderful ways today to express your love. Heute wunderbare Wege zu finden, deine Liebe auszudrücken. And Lord, please by your Holy Spirit, don't let me miss an opportunity. Und Herr, bitte lass mich durch den Heiligen Geist keine Gelegenheit verpassen. Think with the apostle James says. Denk daran, was der Apostel Jakobus sagte. He says, he who knows how to do good and doesn't do it, it is sin. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Very strange, huh? Seltsam, oder? So we say, oh, he committed adultery, he sinned. And yes, that's true. Wir sagen also, er hat Ehebruch begangen, das ist Sünde. Und das stimmt. Ah, he stole. Yes, that's sin. That's true. Er hat gestohlen. Ja, stimmt. Das ist Sünde. He lied. It's sin. Yes, it's true. Er hat gelogen. Das ist Sünde. Ja, stimmt. But not loving is also sin. Aber nicht zu lieben ist auch Sünde. If you don't do good and know to do it and don't do it, you've sinned. Wenn du weißt, du sollst Gutes tun und machst es nicht, dann ist das Sünde. So I'm going to challenge you, my friends. Ich fordere dich also heraus, mein Freund, that on a daily basis you ask the Holy Spirit, dass du den Heiligen Geist täglich bittest, to let you become aware of all the opportunities where you can find express love in many wonderful ways. Dich auf alle Gelegenheit aufmerksam zu machen, in denen du Liebe auf wunderbare Weise demonstrieren kannst. You know, for me this journey is one of the most amazing journey with God. Für mich ist das eine der herrlichsten Reisen mit Gott. Find ways to express love. Möglichkeiten zu finden, Liebe auszudrücken. So you need to find them. Du musst sie also finden. And then you need to work together with the Holy Spirit. Und dann musst du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. He will empower you, he will make you aware of the opportunity. Er befähigt dich und macht dich auf Gelegenheiten aufmerksam. And I'm going to give you something here that I've learned with the Holy Spirit. Ich werde dir hier etwas weitergeben, was ich mit dem Heiligen Geist gelernt habe. If he shows you an opportunity to express love in deeds, wenn er dir eine Gelegenheit zeigt, Liebe durch Taten auszudrücken, don't think. Dann überlege nicht. Do it immediately. Mache es sofort. You know, I've learned this. When I feel the nudge, I don't think, I don't rationalize, I don't calculate, I go ahead and do it. Ich habe gelernt, wenn ich den Anstups merke, dann überlege und kalkuliere ich nicht und denke nicht rational. Ich mache es einfach sofort. Because many times I've done things that are really crazy and in the natural, if I would have thought about it, I would have not done them. Denn oft habe ich wirklich verrückte Sachen gemacht und wenn ich natürlich darüber nachgedacht hätte, hätte ich sie nicht getan. So as the Holy Spirit nudges you in your heart, wenn also der Heilige Geist dich in deinem Herzen anstupst, to express love in many wonderful, wonderful ways, Liebe auf vielerlei wunderbare Weise auszudrücken, act quickly. Dann handle schnell. I will see you tomorrow. Bis morgen.